Let's turn to Psalm 47. Psalm 47. Okay. Let's pray. Beten wir. Father, thank you today. Vater, danke heute. For your love and faithfulness. Für deine Liebe und Treue. Bless these words. Segne diese Worte. To our hearts. In unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It's nice to have Michelle here, Leonard from England. Michelle Leonard ist hier aus England. Das ist schön, dass du da bist. Karen. I've known Michelle, my wife and I have known her for a long time. Meine Frau und ich kennen Michelle schon sehr lange. Every time we've gone there. Jedes Mal, wenn wir sie da besucht haben dort. She made us this wonderful dinner one time. Unbelievable. Sie hat uns einmal dieses wunderbare Abendessen gemacht. It was roast beef. Gemacht. And I went all the way to England for what's it called? The Yorkshire pudding. The Yorkshire pudding. Und ich bin extra nach England gefahren für diese Yorkshire Zubereitung. Pudding. Pudding. Yeah. And so she made this wonderful English roast beef. Und sie macht dieses wunderbare englische roast beef. And I'm waiting for the Yorkshire pudding. Und ich warte auf den Yorkshire pudding. Of course at the end, you know, it's the dessert. Am Ende der Nachtisch. So then she said, "How did you like the Yorkshire pudding?" Dann fragte sie mich, wie hat dir der Yorkshire pudding geschmeckt? I was like, "We ate it." Ach so, den haben wir schon gegessen. She says, yeah. Yeah. I was like, oh my gosh, what was it? Was war das? So, to come to find out, it was those little dinner buns, you know, the whatever they're called, those little bread. They're like rolls, dinner rolls. Die waren so wie kleine Brötchen auf dem Tisch. They were great. They were nice. Und die haben gut geschmeckt. Wasn't what I was had in mind, you know. I thought Yorkshire pudding was like caramel pudding. Ja, ich habe mir eher unter diesem Pudding irgendetwas karamelliges vorgestellt. With blueberries on or something, you know. Mit Heidelbeeren oben drauf, okay. Und so. Anyway, Psalm 47. Psalm 47. Today is the first day of my 47th year of my life. Heute ist der Yeah. Heute ist der erste Tag meines 47. Lebensjahres. Yeah. So, I thought it would be good to go to Psalm. The 47th year of my life. 47. Lebensjahr, stimmt schon. See, when you're born, it's the first day of your first year. Wenn man nämlich auf die Welt kommt, ist das schon der erste Tag des ersten Jahres. My wife doesn't understand this one. Meine Frau. Okay, I'm 46 years old today. Ja, heute bin ich 46. But it's the first day of the 47th year. Doch ist es der erste Tag im 47. Right? Jahr. Because when you're born, denn wenn man geboren ist, it's the first day of your first year. Es ist der erste Tag des ersten right? Jahres. Okay. I had to say that because ich musste das jetzt erwähnen. I had to somehow tie it into Psalm 47. Weil ich musste das mit dem Psalm 47 verbinden. Okay. If we were in Psalm 46 today, I would have just said, "Today I'm 46." Denn wenn wir im Psalm 46 wären, hätte ich gesagt, heute bin ich 46. But we're not. So aber Psalm 47. Psalm 47. Okay. It says, "Oh, clap your hands, all ye peoples." Ihr Völker alle klatscht in die Hände. Isn't that wonderful? Ist es nicht schön? I had a guy say to me last year. Letztes Jahr. Do you know why I didn't come to your church? Weißt du, warum ich nicht zu deinem Gottesdienst gekommen bin? Because the clapping bothers me. Weil mich das Klatschen so stört. And while we, you know, I'm at dinner over his house. Und ich bin dort eingeladen zum Essen bei ihm. While he's playing rock music from the secular radio. Und er spielt dort Rockmusik vom weltlichen Radio halt. And I thought, wow. Und ich denke mir, that doesn't bother you, but the clapping aha, in church bothers also das stört dich nicht, aber das Klatschen in der Gemeinde schon. So I said, you're gonna have problems in heaven. Im Himmel wirst du Probleme haben. Because of Psalm 47, wegen Psalm 47:1. Oh, clap your hands, all peoples. Klatschen die Hände. It didn't alle say, Völker. It didn't say most. Es steht nicht meist. It didn't say if you feel like it. Es steht auch nicht, wenn du dich danach fühlst. It says clap your hands, all ye peoples. Sondern es steht klatscht in die Hände, ihr Völker alle. And it says shout to God with the voice of triumph. Jauchzt Gott mit Jubelschall. In the King James. So ist es in der King James. But in my Bible it says the voice of joy. Doch in meiner Bibel ist es die Stimme der Freude und Elbefelder? Jubelschall. Yeah, with joy. Mit Freude. I looked up the Hebrew word, it's joy. Im Hebräischen ist es Freude. But the context is victory. Der Zusammenhang im Hintergrund ist es Sieg. So it's fine. Also das passt. Clap your hands, all ye peoples. Klatscht in die Hände, alle Völker. I love when people clap their hands in service. Es gefällt mir, wenn Leute beim Gottesdienst ihre Hände klatschen. I like, especially after service, everyone claps their hands. Besonders nach dem Gottesdienst gibt es Applaus. But sometimes it's not right to clap your hands. Aber manchmal ist es auch nicht angebracht zu klatschen. Would you clap your hands at a funeral? Würdest du klatschen bei einer Beerdigung? No. No one claps their hands at a funeral. Niemand klatscht bei einer Beerdigung. Sometimes the messages manchmal bei den Botschaften are in the direction of a funeral. Gehen die Botschaften in die Richtung einer Beerdigung. Because we have just buried someone through the message. Weil wir haben durch die Botschaft jemanden beerdigt. I mean, it was like it was convicting. Es war überführend. It was penetrating. Es war hart durchdrungen. You know, The word of God is going forth like a sword. Das Wort Gottes geht hervor wie ein Schwert. And people are like, oh. Und die Leute stöhnen nur. You hear this groaning. Man hört nur mehr das Stöhnen. He got me. Er hat mich, jetzt mich hat's erwischt. And then you hear the wife say, good. Und die Frau freut sich schon, ja. And the next one comes. Und der nächste kommt. He got me too. Jetzt hat's mich auch erwischt. Right? So the word of God is quick and powerful. Das Wort Gottes ist schnell und kräftig. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als irgendein zweischneidiges Schwert. It cuts even to the dividing of the soul and the spirit. Schneidet auseinander und trennt Seele vom Geist. And can discern the thoughts and motivations of the heart. Und kann die Herzensabsichten und Motivationen durchschauen. So when the Lord is speaking to us, so wenn der Herr zu uns spricht, sometimes it's just a very, very serious time. Ist es oft eine sehr ernste Angelegenheit. And we can sense this. Und das können wir schon spüren. So we don't want to clap impulsively. Also das heißt, wir wollen nicht einfach impulsiv klatschen. If the Holy Spirit, if the mood of the service is celebrative. Wenn die Stimmung im Gottesdienst feierlich ist, then let's clap. Lass uns klatschen. But if the word had been sharp that night dealing with issues, doch wenn das Wort sehr sehr scharf war und gewisse adressiert hat gewisse Punkte, we may not want to. Wollen wir das eher nicht. And I always appreciate when people clap. Doch schätze ich es immer, wenn Leute klatschen. But sometimes people clap impulsively. Doch manchmal klatschen Leute einfach impulsiv. Or they clap not being sensitive to someone being buried, you know. Und, oder sie klatschen nicht einfühlsam gegenüber dem, der gerade beerdigt wird. Like Romans, it says in Romans 6. In Römer 6. Reckon yourselves dead indeed unto sin. Betrachte dich toter Sünde gegenüber tatsächlich. And for some people it was just a really tough service. Und für manche Leute war es ein wirklich schwerer Gottesdienst. I mean, we were dealing with issues. Es wurden wirklich Angelegenheiten behandelt. Living together. Wenn Leute zusammenleben. Abusing alcohol. Alkoholmissbrauch. Being insensitive. Uneinfühlsamkeit. Independent and etc. etc. Unabhängigkeit und so weiter. And then we say, let's pray. Und dann sagen wir, beten and wir. Someone says, praise the Lord, praise the Lord. Preist den Herrn. Preist den Herrn. And it just doesn't fit. Und es passt einfach nicht. Okay, let's go on. Weiter. Verse 2. Zwei. For the Lord Most High is to be feared. Denn der Herr der Höchste ist gefürchtet. A great king over all the earth. Ein großer König über die ganze Erde. Now this speaks of when the Lord returns. Das beschreibt, wenn er wiederkommt. And sets up his kingdom. Und sein Königreich errichtet. Vers 3. He subdues peoples under us. Er unterwarf uns die Völker. And nations under our feet. Und die Völkerschaften unter unsere Füße. Listen to this verse. Vers 5. He chooses our inheritance for us. Er wählte für uns unser Erbe. The glory of Jacob, whom he loves. Den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. That's a wonderful verse. Das ist ein toller Vers. Ein God chooses our inheritance. Gott wählt unser Erbe. For us. Für uns. Same thing like in Genesis. Where Abraham and Lot, so wie Abraham und Lot, where their Their herdsmen were fighting over the land. Wo ihre Hirten um das Land kämpften. And Abraham said to Lot, "You choose." Und Abraham sagte zu Lot, du entscheide. And Lot should have turned back and said, "No, Abraham, I'm a nobody. You are the patriarch. You choose." Lot hätte aber sagen sollen, es an Abraham zurückwenden sollen und sagen, du bist der erfahrene Patriarch, du wähle. I'm sure Abraham would have said that was the right decision. Abraham hätte das gut geheißen als gute Entscheidung. I'll choose for you. Ich entscheide jetzt für dich. But Lot chose for himself. Doch Lot entschied für sich selbst. And he chose the watered valleys of Sodom. Und er hat die gewässerte Ebene von Sodom gewählt. And he put his tent near Sodom. Und er schlug sein Zelt neben Sodom auf. And after Abraham let Lot choose, nachdem Abraham dem Lot die Entscheidung überließ, God spoke to Abraham. Da sprach Gott zu Abraham. And he said, Abraham, und da sagte Abraham, lift your eyes. Erhebe deine Augen and look, und schau. Everything you see, alles, was du siehst, I'm giving it to you. Das gebe ich dir. Wow. He chooses our inheritance. Er wählt unser Erbe aus. What a principle tonight. Was für ein Prinzip das heute Abend ist. Is it any wonder, ist es, wundert es uns nicht, as Pastor Stevens would say, so wie Pastor Stevens gern sagt, is it any wonder, wundert es uns nicht, that we should be confessing not my will but thy will be done. Dass wir sagen, aussprechen sollen, nicht mein Wille, sondern deiner möge getan werden. Everything about God's plan for our life, alles bezüglich Gottes Plan für unser Leben, is to bring us to this inheritance, ist uns zu diesem Erbe zu bringen. I didn't choose Austria. Ich habe Österreich nicht gewählt. God chose Austria. Sondern Gott hat Österreich für mich gewählt. When I was 18 years old, I received Christ. Als ich 18 war, empfing ich Christus. What I saw as my future, was ich als meine Zukunft sah, was far different than what I see today. Ist ganz anders als das, was ich heute sehe. Could you picture me being a musician in Manhattan? Könnt ihr euch mich vorstellen als Musiker in Manhattan? Playing at nightclubs? Der in Nachtclubs spielt. I was offered this job. Mir wurde dieser Job angeboten. At 18 years old. Wie ich 18 war. Just after I gave my life to Christ. Nachdem ich mein Leben Christus übergab. $25 an hour. Für $25 die Stunde. How many years ago is that, Gerald? 30, 28. 28 years ago. Ja, vor 28 Jahren. $25 an hour. $25 pro Stunde. $35 for every hour after 3. Und für jede Stunde nach 3 Uhr 35. We play 3-4 nights a week. Du spielst 3-4 Abende die Woche. And I can just give tennis lessons during the day. Am Abend kann ich Tennis lehren. This was my father's desire for me. Das ist, was mein Vater sich vorgestellt hat für mich. This was a life my natural father was choosing for me. Also das heißt, mein natürlicher Vater hat das für mich ausgewählt. And he said, Robert, look. Er sagte, Robert, you don't schau, want to work like I do. Du möchtest doch nicht so schuften wie ich. He was missing one finger. Ihm fehlte eine Fingerkuppe. He had cut off 3 fingers. 3 Finger waren ganz weggeschnitten. Working hard and working fast. Er arbeitete schwer und hart. The 3 fingers were sewn back on. Die 3 Finger wurden wieder angenäht. But as he was laying in his casket at his funeral. Und als er in seinem Sarg lag bei der Beerdigung. The finger that was cut off was he had a bone sticking out of his middle finger. Ihm ist ein Knochen aus dem Mittelfinger herausgestanden. And this was his plan for me. Das war sein Plan für mich. Nice. Schön. But I would probably, I don't know, maybe be an alcoholic today. Aber wahrscheinlich wäre ich heute ein Alkoholiker. Maybe on my third marriage. In meiner dritten Ehe. If I look at my family. Doch wenn ich mir in meiner Familie mich umsehe. And I measure myself against them. Und ich mich mit ihnen vergleiche. God chose for me. Gott entschied für mich. And when I said, not my will, but thy will be done. Und als ich sagte, nicht mein Wille, sondern deiner möge geschehen. I remember coming home from work after working 11 hours. Einmal kam ich heim von der Arbeit nach 11 Stunden Arbeit. Building houses. Wo ich Häuser aufbaute. And digging in ditches. Gräben And I came home filthy dirty. Und ich kam völlig verdreckt nach Hause. Filthy dirty. Ganz dreckig. And I'm sitting on the stairs taking my boots off. Saß auf der Stiege, zog mir die Stiefel aus. And my mother comes out. Meine Mutter kommt raus. And she says, Robert, sagt, are you sure this is what you want to do? Robert, bist du sicher, dass das wirklich das ist, was du tun willst für immer. Are you sure? Bist du sicher? You're working so hard. Du arbeitest so schwer. You could have a better life than this. Du könntest doch ein besseres Leben haben. And I thought, but this is the life that God has chosen. Ja, dachte ich mir, aber das ist das Leben, das Gott für mich gewählt hat. This is the path that God chose. Das ist der Pfad, den Gott gewählt hat. He chooses our inheritance for us. Er erwählte für uns unser Erbe. God chose Gott wählte Austria for me. Er wählte Österreich aus für mich. For my wife. Für meine Frau. God chose this church Gott hat diese Gemeinde ausgewählt as my inheritance. Als mein Erbe. And it says the glory of Jacob whom he loves. Und es steht die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. And you can connect the word inheritance to the word glory. Verbinde nun das Wort Erbe mit dem Wort Stolz. Because it kind of reads like this. Weil es lässt sich so. He chooses our inheritance for us. Er wählte unser Erbe für uns. Which is the glory of Jacob. Das ist der Stolz, die Herrlichkeit Jakobs. Yeah, actually, Stolz I looked up the Hebrew Stolz. Word and it does say Stolz. Ja, im Hebräischen ist Stolz. Right. Ja. The pride of Jacob. Der Stolz Jakobs. One day, eines Tages, we're going to look back. Schauen wir zurück. And what God chose for us, was Gott für uns gewählt hat, will be our glory. Das wird unser Stolz sein. We will be so thankful. Wir werden so dankbar sein. God, you chose this path. Gott, du hast diesen Pfad gewählt. And we would never choose that path. Den hätten wir aber von uns aus nie gewählt. 2 Corinthians 4:17. 2. Korinther 4:17. These light afflictions which are for but a moment. Diese leichte Drangsal, scheinbar nur für einen Moment. These light afflictions. Diese leichte Drangsal. They're not light from our viewpoint. Von unserer Gesichtspunkt her ist es nicht leicht. They're heavy. Es ist schwer. But to compare it with what's to come. Doch im Vergleich mit dem, was noch kommt, they're like a feather. Ist es wie eine Feder. And God says, und Gott sagt, these light afflictions, diese leichte Drangsal, which are for but a moment, sind ja nur für einen Moment. It's not like a moment to me. Für mich ist es kein Moment. This is years. Come on. Sondern das sind Jahre. Oh my goodness. Jahre. Someone will say, do you know how long I've been married to that guy? Jemand sagt, weißt du, wie lange ich mit dem schon verheiratet bin? A moment. Einen Moment. Well, yeah, in comparison to eternal life. Ja, im Vergleich zum ewigen Leben schon. When we look back at on earth. Wenn wir zurückschauen auf die Erde. 10 billion years from tonight. In 10 Milliarden Jahren. It's going to be a moment. Wird es dann nur ein Augenblick it gewesen was sein. Just es wird nur ein Augenblick gewesen sein. But that little moment on earth. Doch dieser kleine Augenblick auf der Erde. Is where God showed us our inheritance. Ist wo Gott uns unser Erbe vorgestellt hat. Is where we claimed our inheritance. Ist wo wir uns für dieses Erbe also entschieden haben. Because there's people who forfeit their inheritance. Da gibt's Leute, die ihr Erbe versäumen. In 1 Corinthians chapter 3. In 1. Korinther Kapitel 3. They don't forfeit eternal life. Sie versäumen zwar nicht das ewige Leben. The unbeliever does. Das tut der Ungläubige. But the believer can forfeit his reward. Doch der Gläubige kann seine Belohnung verspielen. 1 Corinthians 3:15. 1. Korinther 3:15. His works burn up like with fire. Dessen Werke verbrennen wie mit unter Feuer. Wood, hay and stubble. Heu, Holz und Stoppeln. And that which God had intended for him. Und das, was Gott für ihn vorbereitet hat. He did not choose. Das hat er nicht angenommen. This is why we need to be in the Word. Deswegen müssen wir im Wort sein. God has an inheritance for me. Gott hat ein Erbe für mich. And he has chosen it. Und er hat es gewählt. I would not go that way. Ich würde so nicht gehen. But there's a voice from behind me. Doch eine Stimme hinter mir. In Isaiah. In Jesaja. That says, walk this way. Sagt, geh diesen Weg. And I walk that way. Und dann ging ich diesen Weg. And his joy carries me that way. Und seine Freude trägt mich entlang dieses Weges. Nehemiah 8:10. Nehemiah 8:10. The joy of the Lord is my strength. Die Freude des Herrn ist meine Stärke. And for the joy that set before me, und wegen der Freude, die vor mir liegt, I endure the cross, dulde ich das Kreuz, which is God's plan, was Gottes Plan ist for me, für mich, to receive this inheritance. Das Erbe zu empfangen. Now you think of the cross. Denk an das Kreuz. God had pre-planned before the foundations of the earth. Vor der Festlegung der Erde hat Gott vorausgeplant. That Jesus would be crucified. Dass Jesus gekreuzigt wird. Before the Lord even left heaven. Bevor der Herr den Himmel noch verließ. Even before Genesis 1, when the Lord created all of creation. Bevor 1. Mose 1, bevor die Schöpfung dastand. Jesus Christ existed before the universe existed. Jesus Christus existierte, bevor das Universum existierte. Because in John 1, he is God. Weil in Johannes 1 ist er Gott. And he was always with God. Und er war immer right? bei Gott. For he is God. Weil er ist Gott. And all things were created through him. Und alle Dinge wurden durch ihn geschaffen. And as he was creating them, und als er sie schuf, he knew that he would die for his creation. Wusste er, dass er für seine Schöpfung sterben wird. So you think of the day when he was walking to Jerusalem. So denk an den Tag, als er nach Jerusalem einzog. In Luke 9:51. In Lukas 9:51. It says that his face was like a flint for Jerusalem. War wie ein Granit, so right? hart nach Jerusalem gerichtet. Set. And he knows he's going to be crucified. Und er weiß doch, dass er gekreuzigt wird. And here's some kids playing soccer over here. Und da spielen ein paar Kinder Fußball. And there's some kids picking flowers over there. Hier pflücken ein paar Kinder Blumen. And there's some people picking, you know, potatoes, and there's a farmer. Hier sind ein paar Leute, die ernten Kartoffeln und so weiter. And life's going on very normal. Das Leben geht normal weiter. But the Lord, doch der Herr, has a course. Hat einen Lauf. And he must go this way. Und er muss so gehen. Though he'd rather go over there and get into the soccer game. Obwohl er lieber beim Fußballspiel mitmachen würde. Though he'd rather go there and just be a farmer. Oder lieber da zu einem Bauern wird. No, he set his face for God's perfect will. Nein, er richtet sein Angesicht auf Gottes perfekten Willen. For God's inheritance. Für Gottes Erbe. For God chose his inheritance. Weil Gott wählte das sein Erbe aus. And because he walked this way, und weil er diesen Weg ging, he is going to be crowned King of Kings and Lord of Lords. Wird er gekrönt werden zum König der Könige und Herr der Herren. In Philippians chapter 2, in Philipper 2, to the glory of the Father. Zur Herrlichkeit des Vaters. And if we receive our inheritance, und wenn wir unser Erbe empfangen, as God has planned it, so wie Gott es beabsichtigt if hat, we walk the life that God has planned, wenn wir das Leben so durchschreiten, wie Gott es geplant and hat, we fail, we get back up. Und wir machen Fehler, aber stehen auf. God understands that. Gott versteht das. Proverbs 24:16. Sprüche 24:16. The righteous man falls 7 times. Der Gerechte fällt 7-mal. And he gets up. Aber er that's steht all auf. Included. Das ist dabei. Mercy is not plan B, mercy is plan A. Barmherzigkeit ist nicht Plan B, sondern das ist Plan A. And so God has set our course. Gott hat unseren Lauf vorausgesetzt. Now, turn to 1 Corinthians 2 for a moment. Gehen wir zum 1. Korinther 2. Just to get a second verse on this. Um einen zweiten Vers dazu zu bekommen. It says this in 1 Corinthians 2. Das ist im 1. Korinther 2. Starting with verse 6. Und zwar im Vers 6. Yet we do speak wisdom among those who are mature. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Are you mature tonight? Sind wir vollkommen? A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters. Who are passing away. Die zunichte werden. Right? Just a moment and they're nur gone. Einen Moment und sie sind weg. Someone once said, jemand sagte einmal, the Christians in the first century said, die Christen im ersten Jahrhundert sagten, I mean, it's interesting. You know, there was Nero and Caesar and all of these emperors. Interessant, da war ja Nero und Caesar und alle diese Emperoren. And I believe it was said, und ich glaube, es wurde gesagt, you know, someday, eines Tages, we're going to be naming our children after Peter and Paul. Werden wir unsere Kinder nach Petrus und Paulus benennen? And who do we name our dogs after? Aber wonach benennen wir die Hunde? Come here, Nero. Nero, come komm. Here. Come on, boy. Come on, boy. Here's dinner. Komm, komm, hier ist das Essen. Come on, get the ball, Caesar. Come on, komm, get Caesar, the ball. Hol den Ball. Hey, Paul. Hey, Paul. I bought you a new dog. Ich habe dir einen neuen Hund gekauft. His name's Caesar. Caesar. Hey, Susie. Hallo, Susie. Where's Peter? Wo ist Peter? Tell your brother I got him a new cat. Sagt seinem Bruder, ich habe ihm eine neue Katze. His name's Nero. Nero. Right? Right? Time goes by. Die Zeit verändert sich. Right? James 4:14. Jakobus 4:14. Our life is but a vapor. Unser Leben ist nur ein Hauch. These light afflictions. Diese leichte Drangsal, which are for but a moment, die nur für einen Moment sind, work for us a greater weight of glory. Bewirken für uns ein größeres Gewicht an Herrlichkeit. And that glory is our inheritance. Und diese Herrlichkeit, das ist unser Erbe. And God has chosen an inheritance for every single one of us. Und Gott hat ein Erbe ausgewählt für jeden von uns. Verse 7. Vers 7. But we speak God's wisdom in a mystery. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. The hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. He predestined this before the foundations of the world. Er hat es vorherbestimmt vor der Grundfestlegung der Erde. He was thinking about it in the Trinity. Er hat in der Dreieinigkeit darüber gedacht. Let's create a universe. Schaffen wir ein Universum. So large. So riesig. That when we create this little solar system. Dass wenn wir das kleine Sonnensystem da hineinschaffen. These little creatures on this planet. Dann werden diese kleinen Kreaturen auf diesem Planeten. We'll just wonder where the end of it is. Werden nicht herausfinden können, wo das Ende davon ist. And we'll reveal all of our characteristics. Und wir zeigen alle unsere Charakteristika. In nature. In der Natur. And then son, you will go down and die for them. Und Sohn, du wirst herunterkommen. Sterben, so that we can give them an inheritance, so dass wir ihnen ein Erbe geben können, to their glory, zu ihrer, zu deren Herrlichkeit. This is for our glory. Das ist zu unserer Herrlichkeit. Now watch verse 8. Vers 8. The wisdom which none of the rulers of this age had understood. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt. For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. Denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Oh, they didn't see the glory then. Sie sahen damals nicht die Herrlichkeit. They were blind. Sie waren blind. Believers saw the glory. Doch die Christen sahen sie. Believers saw the meekness. Die Christen sahen die Sanftheit. The God-fearing person saw the love. Die Gottesfürchtigen erkannten die Liebe. The authority, the joy. Die Autorität, die Liebe. The characteristics in Christ. Die Charakteristika in Christus. That were of God. Die von Gott sind. 1 John 1:1. 1. Johannes 1:1. John says we touched him. Johannes sagte, wir berührten ihn. We felt him. Wir spürten ihn. We were with him. Wir waren bei ihm. The word of life. Das Wort Lebe, des Lebens. We'll start to close. Passt auf jetzt. Verse 9. Vers 9. But just as it is written. Sondern wie geschrieben steht. Things which eye has not seen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Ear has not heard. Kein Ohr gehört hat. One more time. Just as it is written. So wie es geschrieben steht. Things which eye has not seen. Was kein Auge gesehen. And ear has not heard, und kein Ohr gehört hat, and which have not entered the heart of a man, und in keines Menschen Herz gekommen ist, all that God has prepared for those who love him, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Here's the question. Hier ist die Frage. Do you want to choose your inheritance? Möchtest du dein Erbteil für dich selber auswählen? Oder lassen wir Gott unser Erbe auswählen? In the Beatitudes, in den Sermon on the Mount, an der Bergpredigt. The Lord was talking about in chapter 6. In Kapitel 6 hat der Herr darüber gesprochen. Verse 1. Matthäus 6, Vers 1. Be careful of practicing your righteousness before men to be noticed. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Noticed by them. Ja. Otherwise you have no reward with your Father who is in heaven. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in dem Himmel ist. All right, but he also says, let your light shine. Doch sagt er, lasst euer Licht scheinen. Let your light shine to the glory of his grace, of course. Zur Herrlichkeit seiner Gnade natürlich. But if I willfully pray so that I get the glory. Wenn ich willentlich bete darum, dass ich den Ruhm bekomme. So that I do things to be seen. Dass ich Dinge tue, um erkannt zu werden. So that people believe something about me which really isn't true. So dass Leute im Endeffekt über mich etwas glauben, was gar nicht wahr ist. Look at verse 2. Vers 2. So when you give to the poor, wenn du nun Almosen gibst, do not sound a trumpet. Sollst du nicht vor dir herposaunen lassen. Ba, ba, ba. I'm giving to the poor. Jetzt gebe ich den Armen. This 100 euro goes to the poor. Diese 100 Euro sind den Armen gewidmet. I'm giving to the poor. Ich gebe den Armen. Everybody look. Jeder schaue auf. It's me. Ich bin das. I'm giving to the poor. Ich gebe zu den Armen. He says, do not sound a trumpet. Dann tu es nicht herausposaunen. Before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. Wie die Heuchler tun in den Synagogen auf den Straßen. So that they may be honored by men. Damit sie von den Menschen geehrt werden. Truly I say to you. Wahrlich ich sage euch. They have their reward in full. Sie haben ihren Lohn dahin. I've often seen Christians. Ich habe oft Christen beobachtet, who are so naturally minded, die so natürlich gesinnt sind. And yet God blesses them. Doch Gott segnet sie. And for a few years it really bothered me. Für ein paar Jahre hat mich das gestört. I thought, Lord, this person does is they're not in the word. Ich dachte mir, diese Person beschäftigt sich nicht mit dem Wort. They manipulate. Sie manipuliert. They cheat. Schwindeln. They don't live by your word. Leben nicht nach deinem Wort. Though they believe in you. Sie glauben zwar an dich. And they live somewhat by your word. Leben halt irgendwie nach deinem Wort. And I thought you still bless them. Und ich dachte mir, und du segnest sie immer. In everything they do. In allem, was sie tun. So why don't I just live like that? Warum kann ich nicht dann auch gleich so leben? Why do I try so hard? Warum bemühe ich mich so? Why is Psalm 1? Warum ist Psalm 1 the most important psalm to me? Der wichtigste Psalm für mich. Meditate in the law of the Lord day and night. Meditiere im Gesetz des Herrn Tag und Nacht. And you will be like a tree planted by the waters. Und du wirst wie ein Baum sein, gepflanzt an den Wasserbächen. Whose leaf does not wither. Wo die Blätter nicht verwelken, who bears fruit in its season, die rechtzeitig Frucht bringen, and everything he does, he prospers. Und alles, was er tut, das gedeiht. That's what I want to do. Das will ich auch tun. But how come you bless them also? Aber wieso segnest du die auch? Why not just be like them? Dann kann ich gleich so wie die sein. Why not? Warum nicht? And then God said to me, und dann Gott so clear. Sagte mir so klar. He said the difference between what you're doing and what that person's doing. Der Unterschied zwischen dem, was du tust und diese Person is tut. All about eternity. Das hat alles zu tun mit der Ewigkeit. Because Deuteronomy 2:7. Weil 5. Mose 2:7. There was a generation in the wilderness. Da war eine Generation in der Wüste. In unbelief, im Unglauben. Disobedience, Ungehorsam. And rebellion, und in Rebellion. Toward their God. Ihrem Gott gegenüber. And it says in Deuteronomy 2:7. Und im 5. Mose 2:7 steht. That they never lacked anything. Trotzdem mangelte es ihnen an nichts. God provided everything. Sondern Gott gab alles für sie. For a disobedient, rebellious, unbelieving people. Für ungehorsame und rebellische Leute. And then the Lord said to me. Und der Herr sagte mir. It's very simple. Einfach. That person, diese Person, has their reward now. Hat jetzt schon ihre Belohnung. And you can do that. Du könntest das tun. I will bless you. Ich würde segnen sogar. But don't be a fool. Aber sei kein Narr. And don't be deceived. Sei nicht in die Irre geführt. Think about eternity. Denke an die Ewigkeit. Set your affections on the things above. Richte deine Sehnsucht an Dinge nach oben. Colossians 3:1. Kolosser 3:1. Matthew 6:19. Matthäus 6:19. Store your treasures in heaven where no one can steal them. Sammel deine Schätze im Himmel, wo sie niemand stehlen kann. And this is the difference. Und das ist der Unterschied. I want to walk according to the word. Ich will dem Wort gemäß gehen. We want to be a people who meditate on the word day and night. Wir wollen Leute sein, die im Wort meditieren Tag und Nacht. There was a football player in America. Da gab es einen Footballspieler in Amerika. His name was Walt Garrison. Walt Garrison, beim Namen. He was a famous. He played for the Dallas Cowboys. Und hat für die Dallas Cowboys gespielt. And he did this tobacco commercial. Und hat da so eine Zigaretten, also Tabakwerbung gemacht. Chewing tobacco. Also Kautabakwerbung. And this Christian writer uses this illustration. Und I liked it. Ein christlicher Autor hat diese Illustration benutzt. He said, Walt Garrison said. Walt Garrison sagte. Just put a little bit between your. Between your gum and your cheek and you just suck on it. Gib ein bisschen zwischen dem Gaumen und zwischen der Wange und saug dann herum. Just chew on it. Put a little bit of tobacco between your gum and your cheek. Ein bisschen Tabak unter die Lippe. Real nice. Ist sehr angenehm. That's what we do with the word. Das ist, was wir mit dem Wort machen. Put a little bit of the word between your gum and your cheek there. Ein bisschen von unserem Wort, vom Wort unter die Lippe. And you suck on it. Und ein bisschen saugen da. All day long. Den ganzen Tag. You put a word there. Und tust ein Wort dahin. The joy of the Lord is my strength. Die Freude des Herrn, das ist meine Stärke. What you chewing on? Woran kaust du gerade? Nehemiah 8:10. Tastes great. Schmeckt I've gut. I've been chewing on it all day. Ich habe schon den ganzen Tag dran gekaut. Wow. Yep. Tomorrow I'm chewing on 1 Thessalonians 5:17. Morgen ist 1. Thessalonicher 5:17 dran. 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God. Sei dankbar in allem, weil das ist der Wille Gottes. And you meditate on the word day and night. Und du meditierst an das Wort. You always have a verse between your gum and your cheek there. Du hast immer einen Vers auf deinem Gaumen. Always chewing on something. Ja, irgendetwas kaust du. Meditating on the word. Du meditierst im Wort. This will bring us to our inheritance. Das führt uns direkt zu unserem Erbe. We will not get there. Sonst kommen wir dort nicht hin. Unless Joshua 1:8. Außer Josua 1:8. Be exceedingly courageous. Seid überaus mutig. And don't let this book depart from your mouth. Und lasst dieses Wort, dieses Buch nicht von eurem Mund wegweichen. Put a little bit between your gum and your cheek there. Gib ein bisschen zwischen die Lippe und die Wange. Chew on it all day long. Und kau dran rum. You go to work in the morning. Am Weg in die Arbeit. You get up. What do? Was machst du? Open your Bible. Öffne die Bibel. Find a little bit of godly tobacco here. Ein bisschen von göttlichen Tabak hier jetzt. And I'm not promoting tobacco. Ich will hier Tabak auf keinen Fall hier. It's for us men, you know. It's like a manly thing. Es ist für die Männer. Throw the tobacco out and put a little bit of the Bible between your gum and your cheek. Nimm ein bisschen von der Bibel und gib's zwischen den Gaumen und zwischen den. God has chosen our inheritance. Gott hat unser Erbe ausgewählt. God has chosen it. Gott hat es gewählt. I can choose it for myself like Lot. Ich kann es für mich selber auswählen wie für Lot. And I wind up living right near Sodom. Und ich ende nahe bei Sodom. And Lot almost loses his life. Und Lot verliert beinahe sein Leben. Loses his wife. Er verliert seine Frau. Loses everything he had. Verliert alles, was er hat. Unbelievable disaster. Unglaubliches Unglück. Because Lot chose his inheritance. Weil Lot sein Erbe wählte. And Abraham said, God, you choose for me. Doch Abraham sagte, Gott, du wähl für mich. David aus. Said in a sense, you choose for me. David sagte auch auf seine Art, Paul and Gott, Peter, du wähl für mich. You choose for me. Paulus, Petrus sagten and das. This is what we want today. Und das wollen wir heute. Who's choosing our inheritance? Wer wählt das unser Erbe? Clap your hands, all ye people. Klatscht in die Hände alle ihr Leute. Shout unto God with a voice of triumph. Und schreit zu Gott mit einem Jubelschrei. For he has chosen our inheritance for us. Weil er hat unser Erbteil für uns ausgesucht. And when we see it, und wenn wir es sehen, no eye has seen, kein Auge hat no gesehen, ear has heard, kein Ohr gehört. Not even entered into the mind of a person. Es ist noch nie überhaupt in den Gedanken eines Menschen gekommen. Can't even imagine what Mother Teresa is experiencing right now. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Mutter Teresa jetzt erfährt oder. She hasn't even been to the Bema Seat yet. Sie war noch gar nicht beim Richterstuhl Christi. Hasn't happened yet. Es ist noch gar nicht passiert. Imagine Mother Teresa in the New Jerusalem. Stell dir vor, die Mutter Teresa im neuen Jerusalem. God chose her inheritance. Gott hat für sie das Erbe ausgewählt. But the burden right now. Doch die Last momentan. How does it say? For this, how does that go? 2 Corinthians 4:17. For this momentary light affliction, for this light affliction is for but a moment. Weil diese leichte Drangsal ist ja nur für einen Moment. So let's take courage. So behalten wir den Mut. And let's confess. Und lass uns bekennen. Not my will. Nicht mein Wille. But thy will be done. Sondern dein Wille möge geschehen. I want your inheritance. Ich möchte dein Erbe haben. For me. Für Amen. Mich. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. If we chose our inheritance. Wenn wir unser Erbteil für uns selber auswählen. We would choose something so low. Würden wir etwas so niedriges so nehmen. So temporal. So vergängliches. Thank you for choosing it for us. Danke, dass du es für uns gewählt and hast. Thank you for guiding us in our lives. Danke, dass du uns in unserem Leben day by führst, day, Tag für Tag. According to your word. Deinem Wort gemäß. Help us be a people. Hilf uns Leute zu sein. Meditate on your word. Die in dein Wort meditieren. Day and night. Tag und Nacht. Who always have a Bible verse. Die immer einen Bibelvers right haben. There. Gerade da. At the forefront of our mind. Auf im bewussten Teil des Verstandes. Just chewing on it through the day. Und daran kauen. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.